Hello, hello, hello and a wonderful good morning to you. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen wünsche ich dir. Look what Paul continues to say in verse 21. Schau, was Paulus weiter in Vers 21 sagt. So he now puts a contrast to Timothy, his true son. Er zeigt den Gegensatz zwischen Timotheus, seinem geistlichen Sohn, and to the others. Und den anderen. For it seems as though everyone else is busy seeking what is best for themselves. Denn es scheint, als ob alle anderen damit beschäftigt sind, das Beste für sich selbst zu suchen. So who is he talking about? Von wem spricht er? I don't think he's talking about the Philippians. Ich denke nicht, dass er von den Philippern spricht. Because he already said early on how they sacrificially served God. Denn er sagte bereits, wie aufopferungsvoll sie Gott dienten. And how he's happy to pour out his own life upon the sacrifice of their lives. Und wie gerne sein Leben über das Opfer ihres Lebens ausgießt. So he's talking about Timothy's own son who cares. Er spricht also von seinem Sohn Timotheus, den es kümmert. But all the others don't care. Und von all den anderen, die es nicht kümmert. This must have hurt the Apostle Paul so deeply. Das muss dem Apostel Paulus so wehgetan haben. When he poured out his life for people, wenn er sein Leben für Menschen ausgegossen hat, when he not only poured out his life, but modeled through his own life, und nicht nur das, sondern ihnen auch selbst vorlebte, how life is not about seeking your own interest. Dass es im Leben nicht um eigene Interessen geht. Life is all about the Jesus who gave everything for us. Im Leben geht es um Jesus, der sein Leben für uns hingegeben hat. So look, he says, it seems as though everyone else is busy seeking what is best for themselves. Schau, er sagt, denn es scheint, als ob alle anderen damit beschäftigt sind, das Beste für sich selbst zu suchen. I have a question. Ich habe eine Frage. What are you busy doing? Womit bist du beschäftigt? Seeking your own interest. Deine eigenen Interessen zu verfolgen. Doing everything so you can have a better life. Alles zu tun, dass du ein besseres Leben hast. Focusing about you and your rights and what you can have. Dich auf dich, deine Rechte und was du haben kannst zu konzentrieren. Oder? Paul says, instead of the things that are most important to our Lord Jesus Christ. Paulus sagt, statt die Dinge, die unserem Herrn Jesus Christus am wichtigsten sind. Now, what is most important to our Lord Jesus Christ? Was ist unserem Herrn Jesus denn am wichtigsten? People. Menschen. You see, Paul clearly said he cares for the welfare of people. Paulus sagt ganz klar, dass ihm das Wohl der Menschen am Herzen liegt. This is what is important to the Lord Jesus. Das ist dem Herrn Jesus wichtig. And then he says the others are just too busy seeking their own selfish interests. Dann sagt er, dass die anderen zu beschäftigt damit sind, ihre eigenen selbstsüchtigen Interessen zu verfolgen. Guys, may I remind you? Darf ich dich daran erinnern? Paul said in the last days terrible times will come. Dass Paulus sagte, dass in den letzten Tagen schlimme Dinge kommen werden. People will be selfish. Die Menschen werden egoistisch sein. Listen, it's going to be the most normal thing that Christians are selfish. Hör zu, es wird das Normalste sein, dass Christen egoistisch sind. It's a sign of the last days. Es ist ein Zeichen der letzten Tage. The love, the agape love in many Christians will grow cold. Die Agape-Liebe wird in vielen Christen erkalten. Just think about it. Überleg mal. We go to churches that bless us. Wir gehen in Gemeinden, die uns gut tun. We go to churches where we like it. Wir gehen in Gemeinden, die wir mögen. We go to churches where the preacher is good for us. Wir gehen in Gemeinden, deren Prediger gut für uns ist. We go to churches where they sing the song that I like. Wir gehen in Gemeinden, wo die Lieder gesungen werden, die wir mögen. I've heard this for my entire life. Ich habe mein Leben lang gehört. Oh, I love my church. Man, the worship is so beautiful. Ich liebe meine Gemeinde. Der Lobpreis ist so schön. Think about how many people have gone to Hillsong Church for only one reason, that was they loved that music. Überleg mal, wie viele nur aus einem Grund in die Hillsong-Gemeinde gegangen sind, nämlich weil sie deren Musik mochten. Is there anything wrong with great music? Ist irgendetwas falsch an guter Musik? Of course not. Natürlich nicht. But if you go to a place because you like the worship music, you haven't even understood what worship is all about. Aber wenn du nur wegen dem Lobpreis irgendwo hingehst, dann hast du nicht verstanden, warum es beim Lobpreis geht. Since when is praise about what I like? Seit wann geht es dabei darum, was du magst? It's about Jesus. Does he like it? Es geht um Jesus, ob er es mag. Now there are songs that I don't sing because I don't like them. Es gibt Lieder, die ich nicht singe, weil ich sie nicht mag. But it's not that I don't like the style of music. It's because because the words are so contrary to the heart of God. Das liegt aber nicht am Musikstil, sondern weil die Texte dem Herzen Gottes widersprechen. But when I praise God, when I sing songs, I want these to be songs that please Him. Denn wenn ich Lieder singe, dann sollen sie ihm Freude bereiten. And it's so incredible how it has become so normal for us. Es ist unfassbar, dass es für uns so normal geworden ist, to go to churches where we get something out, in Gemeinden zu gehen, die uns von Nutzen sind, to do things where we can win, Dinge zu tun, die uns Gewinn bringen. We're supposed to go to the meetings with the Christian because we want to give, not get. Wir sollten jedoch zu Treffen mit Christen gehen, um zu geben, nicht zu bekommen. If the most important thing in the heart of God is people, wenn Menschen das Wichtigste im Herzen Gottes sind, then you don't go and meet with Christians for what you can get, but for what you can give to people. Dann triffst du dich nicht mit Christen, um etwas zu bekommen, sondern du gehst, um etwas zu geben. And Timothy was that kind of a guy. Und Timotheus war so jemand. So most people, although everybody else, Paul says, die meisten oder alle anderen, wie Paulus sagt, they live for self-interest, leben für ihre eigenen Interessen, and not for other people, und nicht für andere Menschen. You see, once you understand that there's nothing more important to Jesus than people, sobald du verstehst, dass es für Jesus nichts Wichtigeres als Menschen gibt, there's no way that you can live selfishly anymore. Ist es unmöglich, noch egoistisch zu leben. You're now going to start to give your life to the people who are so precious. Du wirst dann anfangen, dein Leben für die Menschen zu geben, die so kostbar für Gott sind. You know, we always have to make ourselves aware. Wir müssen uns immer bewusst machen, that selfishness, which has become an ordinary lifestyle for so many people, is the wrong way to live life. Dass Egoismus, der für viele zu einem normalen Lebensstil geworden ist, die falsche Lebensweise ist. Listen to something else. Höre dir noch etwas an. Once you have learned to live selflessly, sobald du gelernt hast, selbstlos zu leben, you will be so fulfilled you have no idea. Wirst du so erfüllt sein, das ahnst du gar nicht. Once you care for what Jesus cares for, sobald dir das wichtig ist, was Jesus am Herzen liegt, your life will be a life of deep, deep, deep fulfillment. Wird dein Leben zutiefst erfüllt sein. Marriages don't work because of selfishness. Ehen scheitern aufgrund von Egoismus. Think about this. Denk darüber nach. Paul was that kind of a man and he had that kind of a son Timothy. Paulus war solch ein Mann und er hatte solch einen Sohn Timotheus. And yet everybody else didn't seem to live like this. Und trotzdem schienen alle anderen nicht so zu leben. So don't live selfishly. Also lebe nicht egoistisch. Live for Jesus and live for people. Lebe für Jesus und für Menschen. See you tomorrow. Bis morgen.